Zur Unterstützung des Appells an alle Koreaner, den die Teilnehmer des Vereinigungsbeiratmarsches des Vorbereitungskomitees der China-Koreaner für die gemeinsame Konferenz der Parteien, Organisationen und einzelnen Persönlichkeiten von Nord-, Süd- und Ausland für Frieden und selbstständige Wiedervereinigung der Koreanischen Insel veröffentlicht hatten, gab der Sprecher des Landesvereins der USA-Koreaner am 5. Oktober eine Erklärung ab.